Das erste Reifel ist heute Nacht gefallen. Hat's noch nicht gebraucht. Hat's niemand wollen. Natur riecht's ja ein und auch die Leute. Bald ist wieder da, die starre Zeit. Die Vögel haben uns lang schon gespannt. Sind fortgezogen in ein warmes Land. Über die Haberheim wird der Höchstwind geholt. Ganz stark wird's jetzt in unseren Wald. Der Nebel zückt durchs Regental, Hirschl da schon überall. Keine Blume bleibt mehr auf der Wies. Das Laube fährt sie, da weiß man's gewiss, dass der Sommer um ist. Ganz nahe bei der Grenz, herin im bayerischen Wald, zückt oft der Winter schon ein im November mit Gewalt. Über die Nacht ist alles weiß, alles deckt's zu. Die Wiesen, die Felder, die Natur braucht die Ruhe. Aber kürzer wird der Tag, sechs kann mehr ein Sonnenschein. Aus ist's mit der Lustbarkeit, es ist ja schon grad drei. Am Winter haben wir nicht mehr weit, lang wird's dauern, die starre Zeit. Der Wind bläst um die Hef und die Arne umeinander. Unser Heimat hat über die Nacht ein wunderschönes Weiß gewandt. Es ist ja schon abfängt, in Wald wird's jetzt stark. Das letzte Bladl hat er vom Baum runtergewahrt. Heut hat schon wenigerl runtergeschneipt. Und ohne geschneipt hat's auch. Man fragt sich, was schon ausgeweist hat, was ihn zusammengefriert und bleibt da. In Wald bullen sie schon nieder, in den Schnee die kleinen Baum. Der Bäumisch pfeift über Nusser her, sechst nimmer dein daheim. Ich nimm meine Brille, steig auf die Heu. Voll Andacht seh ich meine Bergrund um Stei. Der Ostergipfel grüßt mich mit seiner weißen Haum. Man meint schon, er möcht im Himmel reinschauen. Voll Freude saus ich obi in die Heimat ins Tal. Mein Juschruhe voll Lust gibt dann schön wieder heu. Mit Zülz gewollt ich zurück zu mein Dörferl dem Kleinen. Ich freu mich schon narrisch auf Weihnachten daheim. Was ist denn das heut für eine Nacht? Kalt bloß der Schneewind durch die Baum. Der Mondschein versteckt sie, hat die Finsternis gebracht. Kein Stirn leicht an nimmer heim. Da sitzt der kleine Vogel draußen am Baum. Ist halb verhungert und erfroren. Man sieht nix fliegen, man hört nix gehen. In Wald liegt schon ein Haufen Schnee. Es ist so loset und so starr, als wenn etwas Besonderes kommen tat. Das Vogel hat, es glaubt es kaum, ein seltsam wunderschöner Traum. Seht ein kleines Hütterl in dem Baum, drin ist ein Krippel alt und arm. Die Hosen, Tierschen und die Reih sind gar nicht geschreckt und schauen den Teil. Das ganze Feldzeug umherum steht voller Neugierde um das Krippel rum. War heut, liebe Leute, ist die heilige Nacht. Die Welt wird lebendig, alles ist aufgewacht. Da liegt ein kleines Kinderl zart und fei. Maria, sein Mutterl, wickelt zwar mei. Der Josef, sein Vater, decken fest so, dass nicht früh ist, den kleinen Bau. Leid, lust's einmal auf, was ist das für ein Klang? Hört's die Klarinetten, die Trompeten und den schönen Gesang? Über Nusser hier wartet jetzt der lauwarme Wind. In dem Stuhl, in dem Krippel, träumt der Liebs ein kleines Kind. Über den Wald zückt ein ganz großer Stern in der Nacht. Über den Stuhl bleibt er still. Ist das nicht eine Pracht? Er bringt uns die Botschaft, eine ganz große Freude. Das Christkindl ist auf der Welt, liebe Leute.